1. Benjaminiten, Fleet aus Jerusalem und gebt in Tekoa ein Trampetensignal soe in Betkerem ein Zeichen, den aus dem Norden drot grosses Unheil und Verheeren zu storen. 2. ICH were Dyskon und Verwent Tochter Zion, also Jerusalem, vernichten. 3. Feindlich hörten wer den mit ihren Herden zu kommen, ihr zelti ringsam aufschlagen und jedesenen Bereich abweiden, was auf ein Belagerung hindutet. Für SIE Rufen, bereitet euch auf den Kampf gegen SIE vor. Lasst uns noch am Mittag angreifen. Doch wie her, der Tag not sich bereits, und die Arbendlichen schatten wer den Lang. 5. Lasst uns in der Nacht verrucken und ihr Palast zu storen. 6. Den so spricht der Herr der Heerscheren, fault ihr Baum und errichtet einen Belagerungswall gegen Jerusalem. Die Stadt muss bestraft wer den überall in ihr Hecht unterdrücken. 7. Wie ein Zistern a Wasser frisch halt, so bewahrt Jerusalem ihr Bosheit, Gewalt taten und unterdrücken sind in ihr zu horen und vor meinen Augen sind stets liedend misshandling present. 8. Last ditch warnen, Jerusalem, damit mein Seal sich nicht von dir abwendet und ich dich nicht zu einer Wustmake, zu einem unbewohnten Land. 9. So spricht der Herr der Heerscheren, man word am Ubrist Israels ein Grundlich nachlies halten, wie man es am Weinstock tut, in dem man immer wieder wie ein Windsor die Hand nach den Ranken ausstreckt. 10. Doch zu wem soll ich sprechen und warnen zu nisablegen, damit sie horen. Or ist unbeschnitten, so dass SIE nicht aufmerksam sein können. Tatsächlich ist das Wort des Herrn für SIE zum Spot geworden und SIE finden kein Gefallen darin. 11. ICH bin Jedok von der Zornglut des Herrn erfüllt und muhemich vergeblich ab, SIE zurück zu halten. Daher word ICH SIE über die Kinde auf der Straße und über die Versammlung der Jungen Männer ausgießen, den sowohl Männer als auch Frauen, die Alten und die Hochbetagten, sollen ergriffen werden. 12. Geierhauser, Felder und Frauen werden an ander übergehen, den ICH streck mein Hand gegen die Bewohner des Landes aus, spricht der Herr. 13. Den vom jüngsten bis zum altesten trakten sie al nach ungerechtem Gewin, und sowohl profiten als auch Priester begehen durchweg Betrug und Torschung. 14. Sie versuchen, den Schaden meins Volks oberflächlich zu heilen, in dem sie rufen, Fried. Fried, obwohl kein Fried vorhanden ist. 15. Sie sollten sich schamen, weil sie Graultaten begann gen haben, doch sie erraten nicht mehr und wissen nicht, was Scham bedeutet. Die Schalb werden sie unter den fallen den Stürzen, wenn die Zeit ihrer Bestrafung kommt, werden sie strauchen, spricht der Herr. 16. So spricht der Herr, stellt you can die wedgen short, fragt nach den alten Faden, wo der gut weg ist, und get in, damit a Ruhe für your Seel findet. Doch sie antworteten, wo wollen in nicht gehen. 17. Dan stelti ich wachte über Yukon sagt, achtet auf den Klang der Trampet. Aber sie erwideten, wo wollen nicht darauf ochten. 18. Darum hort, Volker, und erken, gemind, was unter ihnen geschieht. 19. Hor, erde, ich bringe nun unheil über diases Volk, als folge ihre eigenen Plain, den sie haben meinen Worten nicht beachten geschenkt und mein Weisung verwerfen. 20. Was nuts mir der Weyroch aus Saber und das Kospersimtra aus einem fernen Land? Your Brandopfer sind mir nicht waldfallig, und your Schlachtopfer sind mir nicht angenehm. 21. Darum spricht der Herr, Verwar, ich werde diesem Volk Hindernis in den Weg legen, so dass Vater und Son gemeinsam darüberstolpern und Nachbarn miteinander zugrund gehen. 22. So spricht der Herr, sieh, ein Volk kommt aus dem Nordland, und ein gross Nation erhebt sich vom Aussisten en der Oder. 23. Sie Trajan Bogen und Spee, sind grausam und kennen kein Erbarmen, Lamen gleich dem Tosen des Meers, und sie reiten auf Ferden, gerustet y Krieger zum Kampf gegen dich, Tochter Zion. 24. Wir haben die Nachricht von ihnen gehort, unsere Hand sind schlaf. Geworden, Angst hat uns ergriffen, und wir sitten y ein gebarend. 25. Get nicht hinaus aufs Feld und wandert nicht auf den Strassen, denn der Feind führt ein Schwert und ringsum hecht Schrecken. 26. O mein Volk, umgirt dich im IT Traugewanden und walls dich in der Osche, holte ein Trau wiem den einzigen Sohn, ein bitterster Klager, denn der Verwaster wird dich ganz plötzlich überfallen. 27. ICH habe dich als Prüfer für mein Volk eingesetzt, damit du Verhalten kennenlernst und es prüfst. 28. Sie sind all hartnäckig Rebellen, Verliumder, wie Kupfer und Eisen und Dirchweg verderbt. 29. Der Blaisbulg schnaubte, und das Blei solte vom Feuerverset wer denn, doch man hat verjeblich Geschmolzen und Geschmolzen, denn die Schlechten ließen sich nicht abscheiden. 30. Man nennt Sie Verwerfen Silber, weil der Herr Sie Verwerfen hat.